liken, guck, ich lade gerade meine Glock. Du willst mit Rap groß rauskommen, ey, bleib in deinem Dorf. Spiel mit den großen Jungs, ey, lass es lieber sein. Denn jeder von uns weiß, dass stets eine Kugel reicht. Skinny Saken, guck, ich lade gerade meine Glock. Du willst mit Rap groß rauskommen, ey, bleib in deinem Dorf. Spiel mit den großen Jungs, ey, lass es lieber sein. Denn jeder von uns weiß, dass stets eine Kugel reicht. Du willst mich testen, ho, du willst auch flexen, ho. Denkst du kommst einfach so auf mein scheiß Level, ho. Du bist ein Niemand, ho, du bist ein Nichts, ho. Ratatatat einfach in dein Gesicht, ho. Ich habe Clips, ho, ich bin der Shit, ho. Hör auf zu reden, denn Bitch, du bist nicht so. Ich fahr ein Drag Race, ho, du guckst Let's Plays. Frag das den Weg, meine Gun sagt dir that way. Boom, boom. Ich fahr den Lambo in Weiß, ey. Du trittst mit Yeezys in Scheiße. Hol mir ne Bitch, das ist deine. Breche beim Picken die Leiste. Jeder will klingen wie die Pins im Game. Also ich, warum muss jeder jetzt Slice kopieren? Mega wack, 10 von 10 Menschen sehen, Skinny S ist der Chef. Dein Girl ruft mich grad an, will den Fick, ich geh nicht ran. Bin in Mexiko, esse Tortillas. Dann hab ich mal Lust, steig ich so in den Flieger. Alle meine Jungs sehen aus so wie Sieger. Alle Rapper wollen jetzt auf einmal featuren. Yeah, meine Crew hat Groupies, so wie die Backstreet Boys. Super, meine Crew kocht jetzt das Crack auf Deutsch. Skinny Saken, guck, ich lade gerade meine Glock. Du willst mit Rap groß rauskommen, ey, bleib in deinem Dorf. Spiel mit den großen Jungs, ey, lass es lieber sein. Denn jeder von uns weiß, dass stets eine Kugel reicht. Skinny Saken, guck, ich lade gerade meine Glock. Du willst mit Rap groß rauskommen, ey, bleib in deinem Dorf. Spiel mit den großen Jungs, ey, lass es lieber sein. Denn jeder von uns weiß, dass stets eine Kugel reicht.